Hey, da kommt Zigeuner John. Mann, der kann ja kaum laufen. Ja. Der ist ja noch ganz neben sich. Nein, ich bin nüchtern. Vollkommen nüchtern. Nur früh, wir sind immer noch wach über den Dächern der Stadt und der Löres hängt raus, auch wenn das letzte Unterhemd den Fetzen an uns runterhängt. Oh, wir hören nicht auf. Ich fühl mich wie Gott, bestelle Sunrise für die ganze Kneipe, da die Sonne geht auf. Doch ich merke, ich bin alleine, hatte so viel vorgestern und schon ist heute scheiße. Und wo sind meine Freunde? Egal, ich hab noch so viel zu geben. Bin voll mit Liebe und süßem Geneva, ich will was erleben. Doch kann mich kaum noch bewegen, bleib ich halt eben hier liegen. Heute Abend ist ja auch noch ein Tag. Du fährst grad zur Frühschicht, ich muss noch zum After-Hour. Reste fick, voll auf Peppern, Afro TV, 100 SMS geschickt. Die Sterne standen gut, aber eben ging die Sonne auf. Der Tag hat 72 Stunden nach dem Rausch ist vor dem Rausch. Der Jugend eine Chance, deine Mutter ist passé. Deine Schwester wird Coca statt Zucker im Café. Spricht da nackt in der Klapphose und Shirt sind aus. Wir fangen nicht von vorne an, wir hören nicht auf. 9 Uhr früh, wir sind immer noch wach über den Dächern der Stadt und der Löres hängt raus. Auch wenn das letzte Unterhemd den Fetzen an uns runterhängt. Oh, wir hören nicht auf. Am höchsten Punkt der Stadt angelangt, sie da am Horizont. Die Sonne unter Brüten macht der Plus auf. Ich feier mit deiner Freundin in eurem Jahrestag. Na na na na na. Die Fotze zockt mich mal, wenn man seinen Schwanz in sie hält. Das Winter sich im Mache kommt mit Fahnen auf die Welt. Das ist nicht mein Problem. Einzeit hat es leer, mein innerer Schweinehund spricht zu mir. Doch ne Olle angelacht, doch wo ist sie hin und wer hat die Sonne angemacht? Scheißegal, mir geht es doch gut, oder? Woher das Zittern kommt, so niedriger Blutzucker. Eigentlich hab ich grad Uni, doch das Fässchen muss noch weg. Und meine Zukunft, ja was soll damit sein? Ich mach mir keine Sorgen um morgen, wie das ist heute. Fuck, das Meeting beim Chef war um 9, ne? 9 Uhr früh, wir sind immer noch wach über den Dächern der Stadt und der Löres hängt raus. Auch wenn das letzte Unterhemd den Fetzen an uns runterhängt. Oh, wir hören nicht auf. 9 Uhr früh, wir sind immer noch wach über den Dächern der Stadt und der Löres hängt raus. Auch wenn das letzte Unterhemd den Fetzen an uns runterhängt. Oh, wir hören nicht auf. 9 Uhr früh, oh, immer noch wach. Wir sind immer noch wach, wir sind immer noch wach. Oh. Der Löwe hängt raus, der Löwe hängt raus, der Löwe hängt raus. Wir hören nicht auf, hören nicht auf. Wir hören nicht auf, wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, wir hören nicht auf. Hören nicht auf, wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, wir hören nicht auf.